Gestern fand beim Landesarbeitsgericht in der Lützowstraße ein Verfahren gegen die Deutsche Bundesbahn statt. Dort versuchte ein 36-jähriger, fristlos entlassener Bundesbahnangestellter, seine Kündigung unwirksam zu machen. Der Kündigungsgrund war die sexuelle Beleidigung einer Arbeitskollegin. Er hatte ihr auf den Hintern gehauen mit den Worten: "Du hast so einen tollen Arsch, dich möchte ich gern hier auf der Treppe ficken." Der Prozess endete in einem Vergleich. Das Arbeitsverhältnis wird im gegenseitigen Einvernehmen vom 30.09. an beendet. Bis dahin ist der Kläger von seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt. An derartigen Verfahren ist bemerkenswert, dass wie immer Männer darüber zu entscheiden haben, was, wie viel und ob überhaupt Frauen eigentlich zuzumuten ist. Ein entscheidender Gesichtspunkt zugunsten der Beleidigten war beispielsweise, dass sich die Frau in keiner Weise provozierend verhalten habe, sie auch erst seit kurzem verheiratet sei und somit gar nicht zu vermuten ist, dass sie anderen Männern Grund böte, sich für sie zu interessieren. Die Frage ist, wie hätte das Gericht oder gar die Bundesbahn gehandelt, wäre diese Frau ledig, mini-berockt, netzbestrumpft und in Stöckelschuhen zur Arbeit gegangen? Warum muss Frau sich eigentlich immer überlegen, wie könnte ich auf Männer wirken? Kann ich so über die Straße gehen? Wackelt mein Busen auch nicht zu sehr? Und so weiter. Welche Frau käme auf die Idee, einem Mann in Shorts zu unterstellen, er wirke provozierend?